zwei verschiedene Welten, musikalisch und zeitlich weit auseinander. Anfang der 60er, Non, je ne regrette rien, Edith Piaf, die 1963 schon gestorben ist. Danach Gèche Paty, das hat nichts mehr mit Chanson zu tun, sondern ist eigentlich pure Rockmusik. Wake Up aus ihrem Album von 1992, Gob. Ihren größten Erfolg feierte Gèche Paty einige Jahre vorher mit dem Stück Etienne. Wir haben in dieser Sendung ja schon einige Sängerinnen mit eher zarten, unangestrengten Stimmen gehört. Françoise Hardy kann hier als Prototyp dieser Art französischen Gesangs stehen. Als Gegensatz zu etwa Italien mit der Bevorzugung kräftiger, lauter Stimmen, etwa in der Art Gianna Nannini's. Nun haben wir aber gleich drei französische Sängerinnen mit lautem Organ hintereinander, nach Edith Piaf und Gèche Paty jetzt Patricia Kaas. Also immer Vorsicht mit solchen Verallgemeinerungen. Patricia Kaas, sie stammt aus Lothringen und weiß selbst aus eigener Erfahrung, wenn sie ein Lied wie D'Allemagne singt, schon vor ihrem großen Durchbruch 87, 88 hat sie oft auch auf deutschen Provinzbühnen gesungen. Patricia Kaas.